Entschuldigen Sie, Sir, ein Herr möchte Sie sprechen. Und, wer ist der Herr? Ich kenne ihn nicht, Sir, aber hier ist seine Karte. Danke. Wer ist es, Robert? Karl March. Karl March? Ja. Führen Sie den Herrn herein, Mrs. Webb. Sofort, Sir. Was meinst du, dass er hier will, Robert? Warum kommt er ausgerechnet zu dir? Ich habe keine Ahnung. Es sei denn, er hat von dem Vorfall heute früh gehört und macht sich Sorgen wegen Eve. Ist er mit dir befreundet? Ich habe dir doch gesagt, Miss Mortimer behauptet es. Mr. March, Sir. Chefinspektor Bristol. Hallo. Bitte entschuldigen Sie, dass ich so hereinplatze. Es ist sehr freundlich von ihm, mich zu empfangen. Darf ich Sie meiner Schwester vorstellen? Mr. March, Mrs. Kaufmann. Guten Abend. Mrs. Kaufmann, ich bedauere diese Störung, aber ich werde Ihren Bruder nicht lange aufhalten. Ach, das macht gar nichts, Mr. March. Entschuldige mich bitte, Robert. Ich habe etwas mit Mrs. Webb zu besprechen. Ja, ist gut, Catherine. Bitte, setzen Sie sich, Mr. March. Nehmen Sie einen Drink? Danke, nein. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich rauche? Nein, natürlich nicht. Danke. Und, was kann ich für Sie tun? Darf ich offen sprechen und direkt zur Sache kommen? Ich bitte darum. Ich habe Ihren Bruder Louis gekannt. Vor vielen Jahren hat er für mich als Pianist im Savaranda Club gearbeitet. Ah. Ich konnte ihn nicht ausstehen, Mr. Bristol. Sind Sie hierher gekommen, um mir das mitzuteilen? Nein. Ich wollte nur sagen, dass ich ihn trotzdem nicht umgebracht habe. Hat das irgendjemand behauptet? Nein, nicht direkt. Was heißt das? Inspektor Daly, einer Ihrer Kollegen, hat heute Morgen einen Freund von mir verhört. Hardy Nelson? Ja, Hardy Nelson. Unglücklicherweise hat Barry, seine Freunde nennen ihn Barry, dem Inspektor erzählt, dass ich Ihren Bruder gehasst habe. Und nun möchte ich ganz einfach nicht, dass sich der Inspektor oder sonst jemand aufgrund dieser bescheiden ausgedrückt taktlosen Bemerkung irgendetwas zusammenreimt. Wir sind immer sehr bemüht, uns nichts Falsches zusammenzureimen, Mr. March. Nur weil man jemand nicht mag, heißt das noch lang nicht, dass man ihn umbringen muss. Bestimmt nicht. Ja, Möchten Sie mir sonst noch irgendetwas sagen? Ich möchte Sie etwas fragen, Mr. Bristol. Bitte. Der Inspektor hat Barry verhört, weil er gestern Abend zusammengeschlagen worden ist. Ja, das nehme ich an. Nun, ich persönlich glaube nicht, dass dem Vorfall eine spezielle Bedeutung beizumessen ist. Abgesehen davon, dass Barry seine Brieftasche verloren hat, natürlich. Solche Dinge passieren tagtäglich, besonders hier in London. Aber, soviel ich gehört habe, bringt der Inspektor den Fall Barry Nelson mit dem Tod Ihres Bruders in Verbindung. Es besteht da eine Verbindung, Mr. March. Sie meinen den Gürtel, der in der Garderobe gefunden worden ist? Ja. Aber Barry weiß nichts von dem Gürtel. Das ist möglich. Die Verbindung besteht aber trotzdem. Das ist doch bestimmt nur ein Zufall. Noch ein Zufall? Was meinen Sie damit? Mr. March, wenden wir uns den Tatsachen zu. Barry Nelson ist gestern Abend um ein Haar ermordet worden. In seiner Garderobe wurde der Gürtel eines Damenkleides gefunden. Barry behauptet, er habe den Gürtel nie vorher gesehen und wisse nicht, wie er in seiner Garderobe gekommen sei. Aber genau der gleiche Gürtel ist in der Tasche des Regenmantels gefunden worden, den Ihr Bruder getragen hat. Stimmt genau. Und die Leiche meines Bruders befand sich in La Boutique, dem Modegeschäft, aus dem die beiden Gürtel ursprünglich stammten. Ja, ich weiß. Wissen Sie auch, dass weniger als 12 Stunden nach dem Überfall auf Ihren Freund Barry Nelson jemand versucht hat, Eve Bristol umzubringen? Nein. Nein, das habe ich nicht gewusst. Ist sie auch zusammengeschlagen worden? Nein, aber jemand hat versucht, sie umzubringen. Großer Gott. Alles Zufälle, Mr. March? Sie kann von Glück sagen, dass sie noch am Leben ist. Ja, die arme Eve. Wie geht's ihr? Gut, den Umständen entsprechend. Aber die Kerle haben ihr übel zugesetzt. Aber warum in aller Welt sollte denn jemand Eve umbringen wollen? Warum? Sie war im Besitz eines Briefes, den ihr mein Bruder gegeben hatte. 2 Männer drangen in ihre Wohnung ein und verlangten den Brief. Und? Hat sie ihn ausgehändigt? Nein, sie hatte ihn glücklicherweise bereits mir gegeben. Ein Brief ihres Bruders? Ja, adressiert an einen gewissen Rolf Winter. Winter? Winter? Ich glaube, ich habe den Namen schon gehört. Ein Amerikaner aus San Francisco. Daher wahrscheinlich. Ich war nämlich vor 14 Tagen drüben. Merkwürdigerweise habe ich Louis bei dieser Gelegenheit zum letzten Mal gesehen. In San Francisco? Ja, in einem Restaurant. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja. Sagen Sie, Mr. March, warum haben Sie und Louis einander gehasst? Ich weiß nicht, warum er mich gehasst hat. Ich kann Ihnen nur sagen, warum ich ihn nicht ausstehen konnte. Warum denn? Nichts war echt an ihm. Er war ein Betrüger. Was meinen Sie mit Betrüger? Er kaufte Kompositionen von anderen Leuten, anderen Musikern und gab sie als seine eigenen aus. Also, Mr. March, das glaube ich Ihnen nicht. Es ist die Wahrheit. Ich habe ihn verachtet. Ich habe ihn wegen seines unverdienten Erfolges gehasst. Aber ich habe ihn nicht umgebracht, Mr. Bristol. Das glaube ich nicht von Louis. Ich weigere mich, so etwas zu glauben. Ich muss leider sagen, Mars' Behauptung klang sehr überzeugend. Ach, das interessiert mich nicht, wie überzeugend sie klang. Louis hat jede Note zu Diamond Girl selbst geschrieben. Davon bin ich überzeugt. Mars hat ja nicht direkt von Diamond Girl gesprochen, Catherine. Er hat nur gesagt... Ja, aber schließlich ist Louis durch Diamond Girl bekannt geworden. Wenn dieses Musical nicht gewesen wäre, hätte kein Mensch hier etwas von ihm gehört. Ja, ja, ich weiß, aber schau, Catherine... Ich will dir bestimmt nicht widersprechen. Ich bin sogar sicher, du hast recht. Aber... Aber was? Mein Wagen steht da drüben. Komm. Aber was, Robert? Erinnerst du dich, was dir Mrs. Winter erzählt hat? Was Marge zu Louis gesagt hat an jenem Abend in San Francisco? Nein. Was? Hallo, Louis. Hast du in letzter Zeit etwas Brauchbares geschrieben? Das will doch gar nichts heißen. So. Das ist einfach eine dieser typisch nichtssagenden Redensarten, die Leute wie Marge für witzig halten. Catherine, bevor ich dir erzählt habe, was er über Louis gesagt hat, was hattest du da für einen Eindruck von ihm? Ich habe ihn doch nur 1-2 Minuten gesehen. Wie kann ich da... Komm, komm. Du hast immer sofort Vorurteile, wenn du fremde Leute triffst. Das weißt du ganz genau. Also, was war dein erster Eindruck von Karl March? Oh, ja, ich würde sagen... Er ist sehr geschäftstüchtig und ziemlich rücksichtslos, wenn es darauf ankommt. Na, kannst du verstehen, was Eve an ihm findet? Ja, er ist charmant. Wahrscheinlich ein sehr guter Gesellschafter. Außerdem äußerst großzügig, stelle ich mir vor. Hm. Er hat mich übrigens an jemanden erinnert, Robert. Du wirst nie erraten, an wen. Nämlich? An Louis. Louis? Tatsächlich? Ja... Ich verstehe, was du meinst. Hey, Robert! Robert, warte einen Augenblick! Wer ist das? Ein Kollege von mir, Inspektor Daly. Du hast ihn doch schon kennengelernt. Ach ja, natürlich. Hallo, Robert. Hallo. Ich habe dich heute gerade noch erwischt. Guten Abend, Mrs. Kaufmann. Guten Abend, Inspektor. Möchtest du was von mir? Ja, allerdings. Ich wollte dich sprechen. Ja, aber wir wollten eben zu Eve fahren. Aber ich kann doch ein Taxi nehmen, Robert. Du kommst einfach später nach. Darf ich einen Vorschlag machen? Robert, du bringst Mrs. Kaufmann zu deiner Schwägerin und triffst mich nachher im Royal Gate Hotel. Sagen wir, wie spät ist es jetzt? Naja, 7. Das ist gut, Eric. Warum ausgerechnet im Royal Gate? Ich möchte dir dort jemanden vorstellen. Wieder mal ein gigantisches Verkehrschaos. Es tut mir leid, Eric, dass ich so spät bin. Macht doch nichts, Robert. Wie geht's, Mrs. Bristol? Ja, den Umständen entsprechend nicht schlecht. Der Arzt war 2-3 Mal da und ist offenbar sehr zufrieden. Gott sei Dank. Ist sie schon aufgestanden? Ja, sie will sogar morgen wieder ins Geschäft gehen, aber ich fürchte, das ist noch zu früh. Und was hast du für Neuigkeiten? Ja, ich habe heute Morgen mit Barry Nelson gesprochen. Er behauptet immer noch, er wisse nichts von dem Gürtel und könne sich nicht erklären, wie er in seine Garderobe gekommen sei. Ja, ich weiß. Karl March war vor einer Stunde bei mir und hat mir erzählt, dass du bei Barry gewesen bist. Karl March? Ja. Das ist doch Barrys Manager. Stimmt. Was wollte er bei dir? Na, das erzähle ich dir dann später. Erklär erst mal, warum du mich hierher geschleppt hast und wen du mir vorstellen willst. Ja, also schön, aber ich muss leider ein bisschen ausholen. Ja, bitte, bitte, wenn es sein muss. Es muss, also. Nachdem ich mit Barry gesprochen hatte und mit seiner Frau übrigens. Mit seiner Frau? Ja. Ich habe sie im Spital getroffen und wir haben uns kurz unterhalten. Sie lebt zwar von Barry getrennt, ist aber offensichtlich immer noch in den kleinen Idioten verliebt. Also jedenfalls, als ich ins Büro zurückkam, fand ich eine Nachricht von Sergeant Thornton auf meinem Schreibtisch. Thornton hat Erkundigungen über verschiedene Leute eingezogen, die im Lauf der Zeit bei deiner Schwägerin im Geschäft gearbeitet haben. Unter anderem war eine gewisse Simone Dupré fast ein Jahr dort beschäftigt. Dupré, ja, ich erinnere mich. Eine Belgierin, ja? Brünett, sehr attraktiv. Richtig. Vor ungefähr 6 Monaten hat sie die Stelle aufgegeben und ist jetzt Air Hostess bei International Airlines. Sie wohnt hier im Hotel. Ach so, deshalb, ja, verstehe. Thornton und ich haben heute Nachmittag mit Miss Dupré gesprochen. Und es besteht kein Zweifel, dass sie sich über gewisse Dinge sehr gewundert hat, die während ihrer Zeit in La Boutique passiert sind. Was denn für Dinge? Tja, eines Morgens zum Beispiel, da... Oh, Moment, da kommt sie. Sie wird dir alles selbst erzählen. Ah, guten Abend, Miss Dupré. Guten Abend, Inspektor. Darf ich Ihnen Chefinspektor Bristol vorstellen? Oh, sehr erfreut. Guten Abend. Haben wir uns nicht schon einmal kennengelernt? Doch, Sie haben recht. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Was möchten Sie trinken, Miss Dupré? Oh, im Moment nichts, danke. Nehmen Sie eine Zigarette? Nein, lieber nicht, Inspektor. Ich versuche, das Rauchen aufzugeben. Ja, ich war sehr bestürzt, als ich die Nachricht vom Tod Ihres Bruders las, Mr. Bristol. Miss Dupré, Inspektor Daly hat mir eben erzählt, dass Sie sich über gewisse Vorkommnisse während der Zeit Ihrer Anstellung in La Boutique etwas gewundert haben. Ja, allerdings. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich von Bedeutung ist. Mrs. Bristol war immer sehr freundlich zu mir und ich möchte nicht, dass sie durch meine Aussagen etwa in Schwierigkeiten kommt. Nun, wenn es wirklich nicht von Bedeutung ist, kommt ja auch niemand in Schwierigkeiten. Bitte, Miss Dupré, wiederholen Sie dem Chefinspektor ganz einfach, was Sie mir heute Nachmittag erzählt haben. Ja, bitte. Ja, also, mein Vater besitzt ein Modegeschäft in Brüssel und vor ungefähr 1,5 Jahren bewarb ich mich um die Stelle in La Boutique. Ich dachte, ich könnte meine Englischkenntnisse verbessern und außerdem wollte ich schon immer in London arbeiten. Während der ersten 2 oder 3 Monate gefiel es mir ausgezeichnet. Mrs. Bristol war reizend zu mir. Und Miss Mortimer? Miss Mortimer. Nun, es gelang mir, mit ihr auszukommen. Aber dann passierten gewisse Dinge, die ich mir einfach nicht erklären konnte. Was denn für Dinge? Zum Beispiel, wir verließen das Geschäft jeweils ungefähr um 6 Uhr abends, manchmal etwas später. Vorher wurde immer alles fein säuberlich aufgeräumt, die Kleider und Mäntel auf die Bügel gehängt, die Schubladen alle geschlossen und so weiter. Ja, ja. Aber manchmal, wenn ich am nächsten Morgen in den Laden kam, lag alles wieder herum. Es sah aus, als ob das Geschäft während der Nacht geöffnet gewesen wäre. Ach, und wie oft ist das vorgekommen? Vielleicht 5 oder 6 Mal. Haben Sie sich zu irgendjemand darüber geäußert? Ja, einmal fragte ich Miss Mortimer, was das zu bedeuten habe. Und sie sagte schlicht und einfach, ich soll mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Aha. Später entschuldigte sie sich für ihre Unhöflichkeit und erklärte, das hänge mit der Inventur zusammen. Es klang nicht sehr überzeugend. Sie meinen, sie hat nicht die Wahrheit gesagt? Ja, leider. Was ist denn Ihre Erklärung für diese Vorkommnisse? Ich weiß es nicht. Haben Sie gar keine Vermutung? Ich habe es Ihnen bereits gesagt. Es war, wie wenn das Geschäft während der Nacht offen gewesen wäre. Ja, das verstehe ich. Bitte erzählen Sie doch jetzt die Sache mit dem Telefonanruf, Miss Dupré. Ja, 2 oder 3 Tage bevor ich die Stelle verließ, kam ein Telefonanruf aus San Francisco. Mrs. Bristol war krank, ich glaube, sie hatte Grippe. Und zufälligerweise war Miss Mortimer ebenfalls nicht anwesend. Ich nahm also ab und eine Männerstimme sagte, hier spricht Rolf Winter. Unsere Verbindungsperson wird am Donnerstag vorbeikommen. Überzeugen Sie sich gefälligst, dass sie diesmal den richtigen Gürtel bekommt. Dass sie diesmal den richtigen Gürtel bekommt? Ja. Und was haben Sie geantwortet? Ich sagte, es tut mir leid, aber Mrs. Bristol ist nicht hier und ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Was geschah dann? Er sagte nur, oh, dann entschuldigen Sie bitte vielmals und hängte auf. Als Miss Mortimer zurückkam, erzählte ich ihr alles und sie sagte, sie könne es sich nicht erklären. Und habe den Namen Winter noch nie gehört. Mhm. Haben Sie auch Mrs. Bristol von dem Vorfall erzählt? Nein. Warum nicht? Ach, 2 Tage später trat ich die Stelle bei International Airlines an und ich hatte andere Dinge im Kopf. Ja, das kann ich verstehen. Inspektor, Mr. Bristol, ja? Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen? Ich fliege morgen nach Hongkong und habe noch eine Menge zu erledigen. Ja, selbstverständlich. Und vielen Dank für Ihre Hilfe, Miss Dupré. Gern geschehen. Auf Wiedersehen, Miss Dupré. Auf Wiedersehen, Inspektor. Glaubst du ihr? Tja, Ja, doch, absolut. Ich auch. Und was fangen wir jetzt mit dieser Information an? Ich fürchte, ich habe zunächst einmal ein ernstes Wort mit meiner Schwägerin zu reden. Hallo, Mr. Bristol. Hallo, Miss Mortimer. Kommen Sie herein. Danke. Ist meine Schwester noch da? Ja, sie ist in der Küche und hilft mir mit dem Nachtessen. Haben Sie schon gegessen? Ausgezeichnet. In 10 Minuten steht alles auf dem Tisch. Wo ist Eve? Im Schlafzimmer am Telefon. Sie kommt sicher gleich. Wie geht es ihr? Oh, viel besser. Bist du das, Robert? Hallo, Eve. Hallo. Miss Mortimer, Hilfe! Alles kocht über. Ihre kleine Schwester. Sie kann nicht einmal ein Ei kochen. Komm, ich helfe dir. Nein, nein, du bleibst, wo du bist. Und schenk deinem Schwager einen großen Whisky ein. Er sieht aus, als könnte er einen brauchen. Oh. Ein charmantes Wesen. Wie mag die wohl erst in ihren eigenen vier Wänden sein? Ach, du kennst ja Pearl. Ja, das ist es ja gerade. Ich kenne sie eben nicht. Was meinst du damit? Hm. Wie wär's mit dem Whisky? Ja, natürlich. Bitte bedien dich, Robert. Möchtest du auch einen? Nein, danke, lieber nicht. Ich habe eben eine von diesen Tabletten genommen. Da bin ich besser vorsichtig. Du siehst doch schon viel besser aus. Ja, ich fühle mich auch besser. Gut, also, cheers. Cheers. Eve, als du mir von dem Brief erzähltest, den dir Louis gegeben hatte, da fragte ich dich, ob du den Namen des Adressaten schon mal gehört hättest. Rolf Winter. Richtig. Du sagtest, du kennst ihn nicht. Ja, das stimmt. Warum wollte er dich dann sprechen? Was meinst du? Wovon sprichst du? Ich spreche von dem Telefonanruf aus San Francisco. Was für ein Telefonanruf? Ich habe in meinem ganzen Leben keinen Anruf aus San Francisco erhalten. Das Gespräch kam, als du gerade nicht im Geschäft warst. Miss Dupré hatte es angenommen. Wann war das? Vor ungefähr 6 Monaten, gerade bevor Miss Dupré die Stelle verließ. Du hast also mit Simon gesprochen? Ja. Wann? Heute Abend. Eve, was weißt du von dem Telefongespräch? Was meinte Rolf Winter damit, als er sagte, unsere Verbindungsperson wird wegen des Gürtels vorbeikommen? Überzeugen Sie sich gefälligst, dass es diesmal der Richtige ist. Es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst, Robert. Ich weiß nicht das Geringste von alledem. Eve, ich will dich ganz bestimmt nicht aufregen, besonders nicht jetzt, aber ich muss dieser Sache auf den Grund kommen. Du musst mir sagen, was du von dem Telefongespräch und von Rolf Winter weißt. Ich habe dir die Wahrheit gesagt. Ich weiß nichts von diesem Telefonanruf und ich habe nie von Rolf Winter gehört, bis ich seinen Namen auf dem Kuvert gelesen habe. Also schön. Vergessen wir die Telefongeschichte. Du glaubst mir nicht, was? Vergessen wir die Telefongeschichte für den Moment. Aber erkläre mir bitte etwas anderes. Miss Dupré, die mir eine ziemlich zuverlässige Person zu sein scheint, hat mir erzählt... Zuverlässig? Das möchte ich nicht unbedingt behaupten. Roberts hat mit Simon gesprochen, Pearl. Ja, offensichtlich. Habt ihr einen Familienkrach oder störe ich sonst? Es handelt sich weder um die Familie noch um einen Krach, sondern nur um ein paar simple Fragen. Falls Sie die Antworten wissen, bitte, ich bin Ihnen nur dankbar. In welcher Eigenschaft stellen Sie die Fragen, Mr. Bristol? Als Chefinspektor von Scotland Yard oder als Freund? Sagen wir vorläufig noch als sehr freundlicher Chefinspektor, Miss Mortimer. Pearl, Robert, hört doch um Himmels Willen auf. Was möchten Sie wissen, Mr. Bristol? Simon hat Robert erzählt, dass sie, kurz bevor sie uns verließ, einen Telefonanruf für mich aus San Francisco abgenommen hat. Von einem gewissen Rolf Winter. Das ist mir neu. Warum hast du den Anruf nicht selbst abgenommen? Eve hatte die Grippe und lag im Bett. Und ich? Sie waren angeblich gerade nicht im Geschäft. Ach so. Eve war krank und ich war nicht da. Und darum hat Miss Dupré diesen wichtigen Anruf aus San Francisco abgenommen. Bitte, ich habe nicht gesagt, dass es ein wichtiger Anruf war. Wenn er nicht wichtig war, warum zum Teufel regen Sie sich denn so auf? Miss Mortimer, Sie wissen also nichts von dem Anruf. Nichts. Aber wenn wir schon von Miss Dupré sprechen, darf ich Sie vielleicht aufklären. Bitte. Sie ist eine sehr attraktive und charmante junge Dame. Sie weiß sich anzuziehen. Oh, ich habe sie gesehen. Ich weiß, wie sie aussieht. Aber sie ist absolut unzuverlässig. Also jetzt hör mal, Pearl. Das würde ich nicht sagen. Das weiß ich, Eve. Du sagst ja nie etwas Unfreundliches über irgendjemanden. Ach, Unsinn. Es stimmt. Inwiefern war sie unzuverlässig? Bitte? Ich sagte, inwiefern war sie unzuverlässig? Nun, um Ihnen ein Beispiel zu geben. Wenn wir im Geschäft viel zu tun haben, liegen Kleider und Mäntel überall herum. Das bedeutet, dass wir nach Geschäftsschluss dableiben und aufräumen müssen oder wir kommen am nächsten Morgen früher. Ja, glauben Sie, die hochgeschätzte Simon hätte das je getan? Nie im Leben. Am Abend wartete immer so ein langhaariges Individuum auf sie und morgens kam sie meistens zu spät. Stimmt das, Eve? Ich mag Simon einfach. Ich finde sie reizend. Das steht nicht zur Diskussion, Eve. Stimmt es, was ich sage, oder stimmt es nicht? Du musst zugeben, Pearl, sie verstand es ausgezeichnet, mit der Kundschaft umzugehen. Das gebe ich gern zu. Nichtsdestoweniger war sie faul und im Ganzen völlig unzuverlässig. Miss Mortimer, Eve, ach, kann mir bitte jemand diese Teller abnehmen? Schnell, sie sind glühheiß. Keine Angst, ich habe sie schon. Komm, gib mir auch einen. Nein, nein, lass nur, alles ist in bester Ordnung. Hallo, Robert. Hallo, Catherine. Setzen Sie sich, Mrs. Kaufmann, ich besorge den Rest. Ach, je schneller ich nach Venedig zurückkomme, desto besser. Gott sei Dank wohnen wir in einem Hotel, sonst würde der arme Freddy glatt verhungern. Mrs. Webb. Hier ist Ihr Tee, Sir. Ja. Vielen Dank. Wie spät ist es? Eben 8 Uhr, Sir. Dummer Wetter. Bin ich heute aber spät. Ah, regen Sie sich nicht auf, Sir. Schließlich haben Sie ja immer noch Ferien. Erinnern Sie sich? Apropos erinnern. Ist meine Schwester schon auf? Ja, sie nimmt gerade ein Bad. Hier sind die Morgenzeitungen. Danke. Es steht ein Bericht über die Leichenschau drin. Ja, ja, natürlich. Danke, Mrs. Webb. Das Begräbnis ist heute Nachmittag, nicht wahr? Ja, ja, um 2 Uhr. Na, wenigstens ein schöner Tag. Ich finde immer, Begräbnisse im Regen sind etwas Schreckliches. Soll ich nachher etwas zum Essen vorbereiten? Essen? Ja, für nachher. Nein, warum in aller Welt sollte ich... Ach so, Sie meinen... Nein, keinen Leichenschmaus oder dergleichen, Mrs. Webb. Meine Schwester kommt hierher zurück, um sich umzuziehen, das ist alles. Und dann fahre ich sie zum Flughafen. Also, dann mache ich einfach Tee bereit. Ja, das wäre sehr nett, Mrs. Webb. Catherine wird das sicher schätzen. Soll ich abnehmen, Sir? Nein, lassen Sie nur. Kensington 8271. Hallo? Ja? Wer ist am Apparat, bitte? Mit wem möchten Sie denn sprechen? Mit Chefinspektor Bristol. Ich bin Robert Bristol. Und, wer sind Sie? Mr. Bristol, Sie kennen mich nicht. Wir haben uns nie getroffen, aber mein Name ist Elka Nelson. Elka Nelson? Ah, guten Morgen, Mrs. Nelson. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Sie fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass wir uns irgendwo treffen. Tja, ich sehe keinen Grund dagegen, Mrs. Nelson. Aber warum setzen Sie sich nicht mit Inspektor Daly in Verbindung? Er leitet die Untersuchung über den Fall Ihres Mannes. Glauben, dass ich besser mit Inspektor Daly spreche? Nein, nein, ist schon in Ordnung. Wenn Sie es vorziehen, können wir uns gerne treffen. Was schlagen Sie denn vor? Würde es Ihnen heute Nachmittag passen? Heute Nachmittag? Nein, das ist leider nicht möglich, aber vielleicht heute Abend. Ungefähr um 6:30? Ja, das ginge. Ich arbeite in einem kleinen Café in der Kings Road in Chelsea. Ja. Es heißt The Suntan. Ja. Ach, Sie möchten, dass ich in das Café komme? Ja, warum nicht? Es ist sehr ruhig dort und wir können ungestört sprechen. Hm. Falls Sie vor mir dort sind, sagen Sie Oskar, das ist der Besitzer, dass ich Sie erwarte. Ja, aber warum kommen Sie nicht zu mir? Hier ist es auch sehr ruhig, Mrs. Nelson. Ja, ich weiß, aber es ist weniger auffällig, wenn wir uns im Café treffen. Aha. Ich arbeite schließlich dort, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Also gut, Mrs. Nelson. The Sun, 10, Kings Road, 6:30. Ja. Hallo, Eric. Robert, ich habe den ganzen Nachmittag versucht, dich zu erreichen. Ich habe dreimal bei dir zu Hause angerufen. Ja, ja, ich weiß. Mrs. Webb hat mir alles ausgerichtet. Deshalb bin ich ja gekommen. Setz dich. Danke. Möchtest du eine Tasse Tee? Oh, nein, nein, danke, nur das nicht. So viel Tee wie heute habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getrunken. Also, was ist los? Ist was passiert? Ich habe Neuigkeiten für dich. Nämlich? Du hast mir doch gesagt, ich solle Erkundigungen über einen gewissen Rolf Winter einziehen. Ja, und? Gestern Nachmittag, als ich nicht weiterkam, entschloss ich mich, den Stier bei den Hörnern zu fassen und Bill Sutton anzurufen. Erinnerst du dich an Bill Sutton? Ja, ja, ein FBI-Agent. Du hast doch mit ihm in der Bermuda-Affäre zusammengearbeitet. Naja, richtig, richtig. Bill und ich wurden gute Freunde und wir haben dann, naja, also. Jedenfalls, er hat heute Morgen zurücktelefoniert. Winter ist Millionär. Er hat sein Vermögen offenbar auf legitime Weise verdient, aber... Offenbar? Was soll das heißen? Um es plump auszudrücken, FBI hat den Verdacht, dass seine normalen Geschäftspraktiken und seine zur Schau getragene bürgerliche Ehrbarkeit nur ein Deckmantel sind. 1965 ist er vom Federal Bureau of Narcotics einvernommen worden. Der Tipp stammte von den mexikanischen Behörden und Winter wurde schließlich in San Diego von der Polizei verhaftet. Ah, das heißt also, er ist Rauschgifthändler. FBI ist davon überzeugt, aber es kann ihm nichts nachgewiesen werden. Möglicherweise kontrolliert er aber die ganze Verteilerorganisation in Kalifornien. Hat das Sutton gesagt? Ja. Interessant. Das ist ja sehr interessant, Eric. Langsam beginnt die Geschichte einen Sinn zu bekommen. Das freut mich für dich, Robert. Ich für meinen Teil tappe immer noch im Dunkeln. Eric, du warst doch bei Barry Nelson. Hast doch mit ihm im Spital gesprochen. Mhm. Ist er rauschgiftsüchtig? Barry? Ja. Barry? Nein, ich glaube nicht. Jedenfalls. Also daran hätte ich nie gedacht. Aber bei diesen Babsängern ist man natürlich nie sicher. Es wird ja auch viel geredet und viel geschrieben, aber nein, nein. Ich habe auch mit dem Arzt gesprochen. Der hätte mir doch bestimmt eine Andeutung gemacht, wenn ein Verdacht in dieser Richtung vorliegen also, würde. Also frag ihn doch noch einmal deswegen, ja? Und ich werde mit Mrs. Nelson darüber sprechen. Mrs. Nelson? Ja, sie hat mich heute Morgen angerufen und gefragt, ob sie mich sehen könne. Ich bin mit ihr um 6:30 in einem Café in der Kings Road in Chelsea verabredet. Ach, im Suntan? Stimmt. Ja, ja, sie arbeitet dort, Robert. Also ich weiß nicht, ich... Möchte mich da nicht einmischen. Ja, raus mit der Sprache, Eric. Ich bin's ja, der sich einmischt. Offiziell bin ich immer noch in Ferien. Naja, ich wollte nur sagen, jetzt wo, also... Meinst du nicht, das wäre eine gute Idee, wenn jemand von uns mit dir zu dem Rendezvous gehen würde? Vielleicht eins von unseren Mädchen, Hilda oder Janet? Nein, ich gehe lieber allein, Eric. Aber ja, schließlich, es ist dein Fall, also wenn du meinst... Nein, wir tun natürlich, was du willst, Robert. Du bist ja hier der... Wir werden das Café auf jeden Fall unter Beobachtung halten. Also, wie sieht Mrs. Nelson aus? Sie ist ungefähr 26 Jahre alt, ziemlich groß, geboren in München, kam 1900. Können wir Sie hier absetzen, Sir? Ja. Wir wollen nicht so nah an das Café heranfahren. Natürlich. So, wir sehen uns dann später, Erik. Ja. Das Café ist ca. 100 Meter weiter unten auf der rechten Seite. Ja, ich sehe schon, die Neonreklame. Nein, das ist der Supermarket, Sir. Das Centennial ist gleich nebenan. Na, ich werde es schon finden. Danke, Thor. Und was machen wir, Inspektor? Warten wir hier? Ja, für den Moment auf jeden Fall, Sergeant. Jawohl, Inspektor. Übrigens, ich bin nicht mit Ihnen einverstanden, was diese Popsänger betrifft, Inspektor. Leute wie Hardy und Nelson haben ganz einfach keine Sorgen. So, so. Möchten Sie im Moment in Nelsons Schuhen stecken, Thornton? Nein, das nicht, aber ich meine alltägliche Sorgen, wie unser eins hat. Da kommt sie die Straße herunter. Mrs. Nelson. Wo? Ja, doch, bei dem Tabakladen auf der anderen Seite der Straße. In dem blauen Mantel? Ja. Nicht schlecht, wie, Inspektor. Das und 500 Pfund in der Woche. Und Sie wollen mir einreden, der Kleine habe Sorgen? Moment. Wer ist der Mann? Welcher? Das sehen Sie denn nicht? Da spricht doch einer mit ihr. Ja, richtig. Wo ist denn der plötzlich hergekommen? Der muss in einem der Hauseingänge gewartet haben. Auf Mrs. Nelson? Ja, offenbar. Er sieht aus wie ein gewöhnlicher Tourist, der Kamera nach zu urteilen. Wahrscheinlich fragt er sie nur nach dem Weg. Ich bin nicht so sicher. Aber so ausführlich kann niemand nach dem Weg fragen. Außerdem redet er allein die ganze Zeit. Wenn Sie wollen, können wir langsam vorbeifahren, Sir, um genauer... Hatten Sie die zwei Kerle gesehen in dem Sportwagen? Der eine hat einen Revolver. Inspektor, Der hat sie erschossen. Und den Mann. Schauen Sie, er liegt auf dem Trottoir. Los, Thornton, Ihnen nach. Haben Sie die Nummer des Sportwagens lesen können, Sir? Ach, zum Teufel mit der Nummer. Vollgas, Vollgas, Thornton, los! Sind Sie ein Arzt? Ja, beruhigen Sie sich. Bin ich schwer verletzt? Aber nein, seien Sie ganz unbesorgt. Ich werde Ihnen jetzt gleich eine Injektion geben, dann spüren Sie keine Schmerzen mehr. Bitte sagen Sie meinem Mann, bitte dass... Bitte sprechen Sie jetzt nicht. Wir werden uns mit Ihrem Mann in Verbindung setzen. Also Sie brauchen sich nicht die geringsten Sorgen zu machen. Doktor! Doktor! Ich bin Chefinspektor Bristol von Scotland Yard. Ah, ich heiße Felsen. Ich war gerade hier im Tabakladen, als ich die Schüsse hörte. Wird sie davonkommen? Aber sicher, sie hat Glück gehabt. Soweit ich sehen kann, ist es überhaupt nur ein Streifschuss, aber sie hat natürlich einen Schock, das arme Kind. Ich gebe ihr jetzt ein Beruhigungsmittel. Und hier, der Mann? Ja, das ist leider etwas anderes. Er ist tot. Kennen Sie ihn zufällig? Ja, ich kenne ihn. Sie sind immer noch hinter uns her. Du hast sie nicht abgeschüttelt, Jimmy. Ich weiß. Glaubst du, ich bin taub? Das hatte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Irgendetwas ist schiefgegangen. Ja. Was hatte der Polizeiwagen dort zu suchen? Haben Sie das Café beobachtet? Was weiß ich. Schneller, Jimmy, schneller. Was heißt schneller? Ich kann auch nicht mehr aus der Kiste raus, sondern es drin ist. Achtung, Jimmy, da kommt ein... Verflucht, das war nah dran. Ja, beruhige dich. Ich weiß, was ich tue. Wohin zum Teufel fahren wir überhaupt? Chelsea Bridge. Sobald wir auf der anderen Seite der Themse sind, lassen wir den Wagen stehen und... Verdammt nochmal, schon wieder Verkehrslichter. Pass auf, langsam, Jimmy, Rotlicht. Rot-Grün, was ist da schon der Unterschied? Du wirst den Unterschied gleich zu spüren bekommen, wenn... Da lass Wagen, Jimmy, pass auf und sehr viel Schwind, Jimmy! Mrs. Winter. Mr. Bristol, ich habe dem Portier deutlich gesagt, dass ich runterkommen werde. Ich weiß, aber... Ich bedauere, aber ich kann Sie hier nicht... Entschuldigen Sie, aber ich werde Sie nicht lange aufhalten. Was wollen Sie von mir? Mrs. Winter, ich habe sehr schlechte Nachrichten für Sie. Schlechte Nachrichten? Ja, Ihr Mann ist tot. Er ist ermordet worden, erschossen vor ungefähr einer Stunde. Tot? Ja. Er ist... tot? Ja, es tut mir außerordentlich leid, dass ich Ihnen... Rolf Winter... ist tot. Ja. Sind Sie sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Schlechte Nachrichten, haben Sie gesagt? Schlechte Nachrichten? Mrs. Winter.